Justin und Tobi Teit. Das Telefon klingelt. Scheiße. Was ist hier los? Bist du bescheuert? Wer beteuert uns zu dissen? Wird hart gefeuert, du bist arbeitslos. Ich geb dir einen Euro, denn deine Mom zieht Koks und heißt Mr. Euso. Ich muss dich leider killen, du bist mir nicht gewachsen, denn du trinkst ein halbes Bier und denkst, du kommst aus Sachsen. Ich kippe mir den Korn in die Kehle, ich bin tight. Du kotzt dir lieber wieder mal die Seele aus dem Leib. Also komm mal klar, oder ich brech dir die Gelenke. Dann ist Vergewaltigung wie Biermix-Getränke. Ich verschenke nix und du solltest besser krabbeln. Ich hau deiner Nutte auf den Bauch und alles ist am Schwabbeln. Die Wände sind am Wackeln, sie hat einen Dachschaden. Das ist wie ein Elefant im Porzellanladen. Schalte um, deine Mauer auf DSF zieht LKW. Und schluckt noch mehr als BMW, doch das ist TP. Wir tauchen auf und haben unsere Pimmel dabei. Es ist Triple Penis, aller guten Dinge sind drei. Aller drei gute Dinger in die Fresse gestopft. Tobi Teit, Alligator S zu dem J. Wir tauchen auf und haben unsere Pimmel dabei. Es ist Triple Penis, aller guten Dinge sind drei. Aller drei gute Dinger in die Fresse gestopft. Bomber ist back, egal wo du bist, ich finde dein Versteck. Du checkst es nicht, du hast keine Würde. Ich bin da und dein Vater trägt ein Keuschheitsgürtel. Ich soll also mein Gehen und mit Flow überzeugen, doch ich fresse das Mikro und dich. Ungewollt bist du mein Arm, Bruder, niemand kommt dich besuchen. Deine Mama ist doof, ich kann dir sagen warum. Sie macht Beine breit und schluckt noch mehr als Tobi Teig. Nur bei ihr geht es nicht um Alkohol. Das ist der Grund, weshalb ich dir den Arsch versohle. Pass besser auf sie auf, sie war ungezogen. Na gut, sie war unter Drogen Opfer. Und jetzt pass auf, denn der Unterleib meiner Crew ist bereit, Penis-Zeit. Wir tauchen auf und haben unsere Pimmel dabei. Es ist Triple Penis, aller guten Dinge sind drei. Aller drei gute Dinger in die Fresse gestopft. Tobi Teig, Alligator S. Aller drei gute Dinger in die Fresse gestopft. Tobi Teig, Alligator S zu dem J. Die Hälfte aller Rapper ist versaut, also vier Drittel. Hört jetzt, schweig, mein Penis ist ein Stilmittel. Schick mir keine Pornopics bei MSN. TPE, meine Crew burnt wie Brennnesseln. Aber dick, 16-Bit-Massaker, back to the root. Jetzt auf Headstands, ein Rapper und ich fress deine Crew. Ein Terrorist ist dauerhaft startbereit. Zu jeder Tageszeit trage ich mein Abendkleid. Und es ist maßgeschneidert für mein Monsterkopf. Denn er ist mir heilig wie ein Sonnengott. Hier herrscht ein bitterer Ton, ich ficke dich Vogel. Sperre dich ein wie die Gitter im Vogel. Bitte am Horizont und du siehst meine Kugel sind fast wie die Ritter der Kurve. Was ist los? Deshalb sind aller guten Dinge drei. Deshalb schlagen wir dich windelweich. Du Schmutz hast harte Angst vor meinem Schamanentanz. Und ich fasse deiner Mama an den Schwanz, Alligator.